Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Nach den Kommunalwahlen in der Türkei gehen die größten Städte des Landes an die Opposition, wenn Präsident Erdogan das zulässt. Denn schon im Vorfeld hatte er klargemacht, bei unerwünschtem Wahlausgang wolle er Kommunen unter Zwangsverwaltung stellen. Ob also die Opposition auf kommunaler Ebene überhaupt regieren kann gegen den Willen des Präsidenten, das frage ich Christian Brakel. Er ist der Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul. Guten Morgen, Herr Brakel. Guten Morgen. Am Wahlabend kamen irgendwann ja keine neuen Zahlen mehr. Ist es denn nun wirklich wahr, dass alle Großstädte an die Opposition gegangen sind? Also so wie es aktuell aussieht, ist es so, dass sowohl Ankara, Istanbul als auch Izmir bei der CHP liegen, bei der oppositionellen CHP. Es ist die Frage, vor allen Dingen noch für Ankara, gegebenenfalls auch für Istanbul, ob das Ergebnis angefochten werden wird. Weswegen? Die AKP hat mehrfach angekündigt, beziehungsweise einzelne Personen aus der AKP, dass man vielleicht ungültige Stimmen neu auszählen möchte. Das gilt vor allen Dingen aktuell für Ankara. Ob es auch für Istanbul gelten wird, war bis zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Es gibt aktuell noch eine dreitägige Periode, in denen die Parteien die Wahlen anfechten können. Normalerweise nimmt man die Ergebnisse von Kommunalwahlen nicht so wichtig. Sie werden vielleicht als Trend gesehen für die kommenden Wahlen auf Landesebene. Aber in diesem Fall ist das anders. Warum? Also ich glaube, da gibt es verschiedene Gründe für. Zum einen verweisen sehr viele einfach auf den historischen Gehalt, also dass viele Machtwechsel, unter anderem der Machtwechsel, der die AKP in die Regierung gespült hat, immer auf kommunaler Ebene angefangen hat. Das ist das eine. Aber das andere ist auch, dass es die ersten Wahlen eigentlich sind seit 2015, bei denen die Opposition die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen kann und trotz ja einer sehr repressiven Stimmung in der Lage ist, überhaupt diesen Sieg einzufahren. Dazu kommt, dass auf der kommunalen Ebene es sehr wichtig ist, für die Parteien, um ihre Patronagenetzwerke aufrechtzuerhalten zu können. Also da werden Jobs vergeben, da werden Gelder vergeben. Etwas, was gerade für die AKP in den letzten Jahren sehr wichtig war. Nun mal angenommen, die Wahlergebnisse bleiben bestehen, so wie wir sie jetzt kennen. Erdogan hat ja für bestimmte Fälle eine Zwangsverwaltung angedroht. War das nur Wahlkampfrhetorik oder nehmen Sie das ernst? Ich glaube, das muss man durchaus ernst nehmen. Man muss eigentlich auch sehen, er hat das nicht generell angekündigt. Er hat das angekündigt, wie das auch davor schon war, vor allen Dingen für den kurdisch geprägten Südosten, also für die Städte, die von der linkskurdischen HDP erobert worden sind während der Wahl. Bisher ist noch nichts passiert, aber das ist durchaus noch möglich. Aber es ist eine Maßnahme, wie gesagt, die sich vor allen Dingen gegen die HDP richtet. Ob das jetzt in Istanbul oder in Ankara gemacht werden könnte, gegen die CHP, die auch wesentlich weiter in der Mitte der Gesellschaft verankert wird, das wäre wesentlich schwieriger und sehr viel kontroverser. Müssen denn gewählte Politiker jetzt auch mit Verhaftungen rechnen? Auch das wurde ja im Wahlkampf von Erdogan angedroht. Ich glaube, das ist etwas, was man grundsätzlich ausschließen kann. Die innenpolitische Lage wird sich in der Türkei vermutlich nicht verbessern. Wir haben ja Personen vor allen Dingen von der HDP, die im Gefängnis sitzen, eine Person von der JAP. Das könnte weiterhin auch passieren, aber wiederum jemand jetzt wie zum Beispiel den neu gewählten JAP-Bürgermeister von Istanbul, den ins Gefängnis zu werfen, das wäre schon ein sehr, sehr anderer Schritt, als das bisher mit HDP-Politikern passiert ist. Das wäre sehr viel schwieriger und auch wahrscheinlich unter vielen Wählerinnen und Wählern der AKP sehr viel umstrittener. Der türkischen Wirtschaft geht es nicht gut. Auch die normalen Bürger kriegen das seit langem bereits zu spüren. Können denn Kommunalpolitiker, die zum Teil jetzt nicht mehr von der AKP sind, überhaupt etwas tun, um die Lebenssituation der Menschen zu verbessern? Also das wird man sehen müssen. Es ist prinzipiell schon so, die Türkei ist zwar ein Zentralstaat, aber durchaus die Kommunen haben durchaus ein bisschen Finanzhoheit. Viele Gelder werden jetzt zwar von Ankara zugewiesen, aber es gibt durchaus auch Gelder, die auf lokaler Ebene erwirtschaftet werden und ähnlich wie in Deutschland von den Kommunen dann eben auch lokal verteilt werden können. Was ich ja auch gerade sagte, also so eine Stadt wie Istanbul, die ja 2/3 des türkischen Bruttosozialprodukts erwirtschaftet, erwirtschaftet, die schwächt einfach die Möglichkeit der AKP, Gelder, die sie sonst innerhalb ihrer eigenen Klientel verteilt hat, um eben ihre Macht zu stützen, das auch weiterhin zu tun. Das, glaube ich, ist der große Unterschied zur Kommunalwahl. Was bedeutet dann, um das nochmal abschließend zusammenzufassen, das Ergebnis dieser Kommunalwahlen für Erdogan, für seine Macht, vor allen Dingen aber auch für seine Stellung in der AKP? Also es bedeutet A, einen ganz großen symbolischen Erfolg für die Opposition, eine symbolische Schlechterung für Erdogan. Und es bedeutet eben vor allem das Wegbrechen von Einnahmemöglichkeiten, von Patronagemöglichkeiten für das eigene Netzwerk der AKP. Ich denke, das sind die wichtigsten Punkte. Auf den Punkt gebracht von Christian Brakel, er ist der Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul. Herr Brakel, herzlichen Dank. Sehr gern.